Leise rieselt der Schnee, still und starr ruht der See. Weihnachtlich glänzet der Hain, endlich bin ich allein. Bald ist heilige Nacht, Chor der Engel erwacht. Doch höre ich ihm nicht zu, ich will nur meine Ruhe. Die Geschichte begann, fing wie so viele schon an. Sie war so wunderschön, schnell war es um mich geschehen. Sie hat mich damals betört, dann irgendwann nur gestört. Ich dachte, wie mach ich's bloß? Wie werd ich sie ganz schnell los? Ich dachte lange nach, mein Verstand war gefragt. Nur zwei Tage später dann war schon die Gelegenheit da. Sie goss die Blumen und schon fiel sie von dem Balkon. Lohnend war meine Geduld, niemand gab mir die Schuld. Dann war's hier so, wie ich's will, vollkommen ruhig und still. Ganz genau so musste es sein, endlich war ich ganz allein. Ich war zufrieden und froh, und das blieb auch lange so. Bis ich meine Nachbarin sah, die offensichtlich schwanger war. Bald begann das Geschrei, meistens morgens um drei. Das hielt ich nicht lange aus, so viel Lärm hier im Haus. Ich gab's klar zu verstehen, doch sie wollte nicht freiwillig gehen. Ich setzte sie vor die Tür, schließlich gehört das Haus mir. Jetzt wohn ich hier allein, schöner kann's doch nicht sein. Trotzdem stört etwas noch mich, ich glaube, das bin wohl ich. Darum, weil's wohl so sein muss, mach ich jetzt besser Schluss.